Geschichten erzählt von vielen Leuten und Menschen. Von Carlos, Klangsperr, von Analytiktypen, die auf Konzerten manchmal rumstehen. Das passiert uns größtenteils aber nur in Großstädten. In der Provinz fühlen wir uns eigentlich ganz cool, weil die Provinz ist nämlich gar nicht so negativ, wie das auch bei den Großstädtern heißt. Wir gibt es nämlich auch noch Provinz. Also deswegen freuen wir uns sehr, hier heute spielen zu können. Und ein Dank an die Leute hier in diesem Laden machen. Und an euch, dass ihr alle gekommen seid. Dann wollen wir kurz den Band vorstellen. Einmal den Bernd an der Gitarre. Eddie am Schlagzeug. Peter am Bass. Spielt hier was. Und die Jutta am Gesang.